deinen Lauf in die Nacht. Schwarze Raben über ihnen halten in der Topmacht. Schwarze Wunden, bleiche Knochen auf den Gräbern totes Gras. Kalte Wind und Rabenschein, wir hauen ihre kaltes Eis. Voller Mond in tiefer Trauer, scheint so kalt und fleischenschwarz. Schwarze Raben in der Dämmerung warten auf das Totenmahl. Schwarze Raben in der Dämmerung warten auf das.